Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News, veröffentlicht am 5. April, die südkoreanische Organisation Menschen für Frieden und Vereinigung in Busan einen Kommentar, in dem die Machenschaften der US-Truppen in Südkorea für biologische und chemische Kriegsführung verurteilt wurden. Man bemerkte dabei, im Rahmen des Jupiter-Plans hätten die USA in die US-Militärbasen in Busan einige Teile der biologischen und chemischen Waffensystems geschickt. Es dürfe nie zugelassen werden, dass sich die koreanische Halbinsel nicht nur in einen atomaren, sondern auch biologischen und chemischen Kriegsschauplatz verwandle.